Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Heute hat es aber jemand eilig, in die Folge zu kommen. Wieso? Du hast so schnell eingezählt. Ach so, hab ich. Dann willkommen. Vielleicht gibt es heute einfach so viele gute Geschichten, die es zu erzählen gibt, dass man unbedingt dringend in die Folge rein möchte. Willkommen, willkommen. Herzlich willkommen, was? Liebe Hörerschaft, zu Die Elite, das eilige Magazin. ja, hallo. Hi, fast 400 Folgen und immer noch viel zu viel zu reden, um anständige Vorgespräche zu führen. Genau, und vor allem immer noch keine Routine im Anmoderieren. Wer braucht Routinen, wenn man aus der Situation heraus anmoderieren kann? Ach du, es gibt so ein paar Sachen, die halt wirklich gut klingen, wenn sie standardmäßig klingen. Also so dieses Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von, das hat schon so einen gewissen Schwung. Kiste. Du hast irgendwie so ein paar Triggerwörter, ne? Du meinst mein Ostens Tourette? Du solltest mal hören, was im Büro los ist, wenn irgendjemand von Ventilatoren spricht. Oh, ja. Ja, ich hab da ja in einer der vorletzten Folgen irgendwie auch schon so diesen Effekt gehabt, als du von irgendeiner Bumsebiene sprachst. Ich habe es übrigens verpasst, die Folge Bumsebiene zu nennen. Es tut mir leid. Sie heißt jetzt anders, aber... Ja, aber so boten sich ja viele andere Überraschungen. Das war quasi ein Osterei in dieser Folge drin. Ja, ich fand Sharing gehen irgendwie lustiger dann am Ende. Ja, das war vollkommen in Ordnung. Wir haben mich köstlich amüsiert. Ich habe die Folge erst gestern gehört. Sie kam auch erst vorgestern raus zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also... Ja, ich habe ich habe aktuell, glaube ich, irgendwie einen Rückstau von 130 Podcast-Folgen durch diverse Podcasts, aber Elite-Folgen höre ich dann immer kurz vorm Aufnahmetermin, denke ich mir, scheiße, ich muss die 2-3 Folgen, die ich noch nicht gehört habe, jetzt noch wieder hören, damit ich weiß, was ich in den letzten Folgen grob gesagt habe. Ja, damit falls ich mit irgendeinem Shitstorm um die Ecke komme, der uns in den Mails aufgeschlagen ist, du sagen kannst, was, das habe ich wirklich gesagt? Damit ich wenigstens grob weiß, worum es geht. Ansonsten verdränge ich ja immer alles. Du kannst mich zu jeder Folge fragen, was der Inhalt war, und ich weiß es garantiert nicht. Ja, wir können ja mal kurz jetzt, so kurz vor der 400. Mal kurz auf eine unserer Shitstürme eingehen, die wir in den letzten Jahren hatten. Den bumsbaren Bloggerier-Shitstorm? Nein, das war ja kein Shitstorm. Das war ja ein Witz im Verhältnis zu dem, was danach kam. Also wir haben ja tatsächlich auch unseren Cancel-Culture-Effekt gehabt. Wir haben es denn gecancelt? Ja. Na, wir haben mehr oder weniger durch unser ans Schienbein treten, weil uns irgendwer anpissen wollte. Willst du wieder über das Pottwichteln sprechen? Ja, und ich möchte mal ganz kurz drauf raus, dass das Witzige eigentlich daran ist, dass wir da, also es gäbe genügend Gründe, dass wir gecancelt werden sollten. Wir sagen sehr, sehr viel schlaue, intelligente Sachen und ja, also es gäbe genügend Gründe, uns zu canceln. Ich esse gerade Chips während der Aufnahme, wenn das kein Cancel-Grund ist. Genau. Aber die Tatsache, dass wir da eigentlich für so richtig auf die Mütze gekriegt haben, ist halt eigentlich albern. Und ich möchte heute mal ganz kurz drüber sprechen, warum und was wir damals eigentlich gesagt haben. Oha. Okay. Weißt du denn, was damals der Vorwurf war? Haben wir du dumme Sau gesagt? Nee. Gut. Uns wurde gesagt, wir hätten die Menschen, die uns da beglückt hätten, Nazis genannt. Und das haben wir halt eigentlich nicht. Genau, wir nennen nur Nazis Nazis. Also bevorzugterweise die, wo es auch Urteile gibt, dass man sie so oder so ähnlich nennen darf. Genau, denn tatsächlich passiert ja da Folgendes. Und zwar, wir waren etwas unglücklich mit der Pottwichtel-Folge. Zumindest mit dem Ablauf, wie es abgelaufen ist. Denn wir hatten da mal so 3-4 Tage lang tatsächlich Musik drin, die wir einfach so nicht hätten publizieren wollen, weil Urheberrechtsverletzungen, pipapo. Wir haben dann darum GEMA, Urheberrechtsverletzung. Wir haben darum gebeten, dass man es einfach rausnimmt, weil wir haben keinen Bock, dass uns das unseren Feed zerschlägt. Und ja. Genau. Erzähl du aus deiner Sicht? Nee, mach weiter. Daraufhin haben die Herren, es waren Herren, keine Dame, wenn ich es richtig weiß. Dementsprechend brauche ich dann die Gendern. Die Herren haben sich etwas so, ja, das ist aber aufwendig und oh, ja, aber das ist doch eine Lappalie und ja, das ist doch eine Kleinigkeit und ja, wir dürfen doch nicht so, naja, eigentlich nicht, weil ist halt eigentlich kein keine redaktionelle Verwendung der Musik. Richtig, ist kein Zitat an der Stelle, die in einem Bezug steht zu den Inhalten, die da originär drüber gelegt werden. Beziehungsweise, man müsste es so rumsehen, sie haben es zwar erwähnt, dass diese Musik ja auch laufen könnte, aber sie sagen es erst, während die Musik eigentlich schon als Musikbett mindestens 2-3 Minütchen drüber liegt. Genau. Drunter liegt. Dann ist es auch nur atmosphärischer Einsatz, so in etwa wie in einem Hörspiel manchmal auch Hintergrundgeräusche verwendet werden. Genau, und dementsprechend, das fanden wir einfach suboptimal und haben gesagt, okay, das würden wir halt so nicht in unseren Feed lassen. Daraufhin haben die sich hin und her quergestellt und das so 3 Tage vor Weihnachten, dass es halt wirklich, es ist für uns alle 3 Tage vor Weihnachten, ja, es ist natürlich stressig, aber ja, es ist natürlich auch einfach eine Urheberrechtsverletzung. Und wir können natürlich auch sagen, okay, wir packen es nicht in den Feed, daraufhin wurde uns angedroht, dann nimmt man halt unser Zeugs auch aus dem Feed und dann dürften wir halt nicht teilnehmen. Wir haben gesagt, das ist ja nicht der Sinn der Sache, dass uns irgendwer blöd kommt und wir daraufhin, einfach auch abgestraft werden. Plus jemand anders hätte dann halt auch unsere Folge nicht bei sich im Feed. Dementsprechend wäre er quasi auch raus. Also wenn er unsere Folge bei dem nicht im Feed erscheint, erscheint er halt auch als jemand, der nicht am Pottwichteln teilnimmt, was halt albern wäre. Ja, weil dann müsste man eigentlich den Beitrag desjenigen, der nicht bewichtelt von uns worden ist, ja auch aus dem Feed rausnehmen, damit es gesichtswahrend bleibt und überhaupt. Und am Ende hätte es dann gar kein Pottwichteln geben dürfen. Genau. Daraufhin haben wir halt gesagt, okay, das ist eine ziemlich scheiß Situation, wie es abgelaufen ist und fanden es halt einfach eher suboptimal. Ja, und daraufhin haben wir am Ende tatsächlich, glaube ich, am Tag davor die Datei bekommen, ohne diese Soundfile. Und ich habe dann gedacht, okay, aber das lief jetzt so miserabel, dass ich da auf jeden Fall einen etwas beißenden, bösen Kommentar dazu ablassen muss. Und ich habe dann gesagt, das Zeilen, also eigentlich hatten wir einen wesentlich besseren Beitrag, aber aus reinen Fairnessgründen haben wir doch den Pottwichtel-Beitrag genommen. Das war eigentlich die Quintessenz. Ich habe eigentlich nur gesagt, das Zeilenende war mit Menschen saufen und wir haben die in eine Tonkabine gesteckt. Und das, was dabei rauskam, war besser als das, was wir jetzt gleich zu hören bekommen. Ja? Mhm. Im Grunde war das die Aussage. Richtig. Und wir alle wissen, die schon mal mit mir trinken waren, dass ich sehr lustig und unterhaltsam bin, wenn ich was getrunken habe. Genau. Der Haken an dieser Aussage war allerdings, dass ich nicht gesagt habe, so, das Zeilenende war ein Saufen und wir haben die Leute in eine Tonkabine gesteckt und das klang besser, sondern ich sagte, das Zeilenende war mit einer Horde Nazis saufen. Ja. Um einfach nur zu signalisieren, damit du das überhaupt tust, müsstest du dich richtig weglöten. Mhm. Wenn du dich richtig weglötest, löten sich die Menschen drumherum auch so richtig weg. Mit anderen Worten, ich habe einfach nur gesagt, die waren nicht nur rotzebesoffen, sondern die waren stinkerotzebesoffen. Und genau. Es waren Menschen, mit denen du widerstrebend deine Zeit verbracht hast. Ja? Ich habe also nicht gesagt, die Menschen, die jetzt gleich zu hören sind, sind das, mit was du ein Trinken warst, sondern ich habe nur gesagt, du warst mit Menschen, die widerwärtig sind, ein Trinken. Ja. Und hast sie dann in eine Tonkabine gesteckt. Ja, sowas mache ich manchmal. Das heißt, ich hätte auch sagen können, das Zeilenende war mit einer Horde Orks ein Saufen. Mhm. Und hat sie dann in eine Tonkabine gelassen. Mhm. Und das, was dabei rauskam, klang besser als das, was wir jetzt zu hören bekommen. Aber wir aus freien Fairnessgründen hören wir jetzt doch den Pottwichtel-Beitrag. Hätten die sich dann beklagt gefühlt, ich hätte sie als Orks bezeichnet? Wahrscheinlich. Hätte ich also gesagt, das Zeilenende war mit einer Horde schwuler Albaner abends einen trinken, hat sie in eine Tonkabine geschickt und dann hätten die sich quasi diskriminiert gefühlt, dass ich sie mit schwulen Albanern vergleiche? Dann hätten sie sich geschmeichelt gefühlt vielleicht. Hätte ich die Albaner weggelassen, hätte nur gesagt, das Zeilenende war, wie es so seine übliche Standardform ist. Damals war es ja deine Standardform, dich einfach nur wegzulöten. Meistens in schwulen Clubs, entsprechend also logischerweise auch mit Schwulen. Also er war einfach, im Grunde hat er den Kings Club eingeladen. Mhm. Und der Kings Club war rotzebesoffen in unserer Tonkabine. Das heißt auf Deutsch, sie hätten sich diskriminiert gefühlt, weil ich sie mit Schwulen verglichen hätte. Mhm. Was wiederum diskriminierend ist, weil, was ist an Schwulen auszusetzen? Die haben alle Syphilis und das, Ripper. Das und, heißt... Affenpocken. Das heißt, hätte ich gesagt, das Zeilenende war mit Bruce Boxleitner. Mhm. Ein Saufen hat ihn danach in eine Tonkabine geschickt. Mhm. Und das, was dabei rauskam, klang besser als das, was wir jetzt gleich hören werden. Aber wir haben uns trotzdem dafür entschieden, das Ding. Dann hätten die sich diskriminiert gefühlt, weil ich sie mit Bruce Boxleitner verglichen hätte. Wir hätten gesagt, dass du hättest gesagt, dass sie schlechter als Bruce Boxleitner sind. Und wir wissen, dass Bruce Boxleitner höchstens ein fünftklassiger Schauspieler ist. Jetzt fällt mir einfach so nichts anderes aus Babylon 5 ein, was ich auch nur über noch sagen kann. Ich kenne da nur Bruce Boxleitner. Der Rest ist zum Glück in der grauen Dunst in meinem Hirn verschwunden. Vielleicht war ich mit einer Horde Centauri saufen. Ja, ich meine, hätte ich jetzt sagen können, das Zeilenende war mit einer Horde Professoren. Mhm. Nicht unbedingt Germanisten, sondern tatsächlich echten Philosophen saufen. Dann hätten die sich diskriminiert gefühlt, weil ich sie mit Philosophieprofessoren verglichen hätte? Ich glaube, dann hätten sich die Philosophieprofessoren diskriminiert gefühlt am Ende. Aber... Oder ja. hätte ich gesagt, er war mit einer Horde Babylon 5 Fans saufen. Dann hätten sie sich diskriminiert gefühlt, wenn ich gesagt hätte, sie mit Babylon 5 Fans verglichen hätte. Naja, du weißt doch, des Menschen Wille ist sein Himmelreich und wenn man sich diskriminiert fühlen möchte, dann fühlt man sich halt auch diskriminiert. Deshalb haben ja auch weiße privilegierte Boomer-Männer den Rassismus gegen Weiße erfunden, damit sie sich auch mal diskriminiert fühlen können. Es gibt doch Rassismus gegen Weiße. Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, nicht. Doch. Doch, das gibt's. Und zwar gegen weiße Frauen. Rassismus ist da nur der falsche Begriff dann halt. Genau, also es gibt Rassismus gegen weiße Frauen, der aber kein Rassismus ist. Ja, doch, Frauenfeindlichkeit. Ja. Genau. Ja. Wahrscheinlich werden irgendwelche weißen Boomer-Cis-Männer demnächst das Geschlecht wechseln, nur um zu sagen, dass sie sich auch diskriminiert fühlen oder sexistisch. Ach, ja, wer weiß es. Alte graue Männer. Ja, ich will nur drauf raus. Also, wenn man sich diskriminiert fühlen möchte, wird man, glaube ich, immer irgendwie fündig im Zweifel. Ja. Ja, tatsächlich hat das dafür gesorgt, dass wir einen richtig schlechten Ruf in der Podcast-Gesellschaft hatten. Und ich meine, dass das Pottwichteln danach eingestellt wurde, liegt möglicherweise gar nicht an uns, sondern an der Tatsache, dass die sich wahrscheinlich tatsächlich etwas angepisst fühlten. Ja, aber also ich finde, wir sollten das, uns diesen Orden schon anheften. Wir sollten uns da so ein Badge mal vielleicht basteln. Na, ich wollte das Thema nur noch mal kurz vor der fünften Staffel geklärt haben, weil das Witzige ist ja auch, mir haben ja auch Menschen gesagt, also ich habe ja dazu sogar Sprachnachrichten bekommen auf verschiedenen Kommunikationswegen, Signal war es, glaube ich, oder sowas, wo mir tatsächlich auch ein Podcast-Kollege ja auch gesagt hat, sie wollen auch in Zukunft nichts mehr mit uns zu tun haben. Und ja, du erinnerst dich, wir hatten in einem Podcast, waren wir zu Gast und haben für die eigentlich auch lustige Pausensketche mal. Oh ja, lang ist's her. Ja, die wurden nie gesendet. Unser Timer, den die in ihrem Podcast haben, wurden nie gesendet. Und das nur, weil ich nicht gesagt habe, dass du mit Orks saufen warst. Oder mit Babylon 5 Fans. Siehst oder du mit Philosophieprofessoren. Ja, siehst du, du solltest vielleicht mit deiner Wortwahl in Zukunft etwas bedachter sein. Dass ihr Scheiß schlimmer klingt als das, was quasi jemand besoffen sagt, das hat sie nicht gestört. Es ging nur um die Person, die da besoffen ist. Ja. Sollte man sich auch mal Gedanken drüber machen. Ja. Ja, sollte. Aber, also das ist wäre ja jetzt an dieser Stelle zu viel verlangt. Also Reflexionsvermögen und Deutsche, ich weiß nicht. Sehe da eigentlich sehr schwarz. Echt? Wieso? Weil ich immer schwarz sehe. Du siehst schwarz, da siehst du Friedrich Merz? Ja, manchmal. In meinen Albträumen. Okay. Ich habe dem letzten erst geträumt, dass Friedrich Merz Kanzler ist. Und dann bin ich aufgewacht und dann ist mir 5 Minuten lang nicht eingefallen, wer deutscher Bundeskanzler ist. Und dann war ich arg beunruhigt und dann habe ich in Wikipedia nachgeguckt. Und dann habe ich gesehen, wer Bundeskanzler ist und dann war ich nicht weniger beunruhigt. Okay. Ja, naja. Du kannst mir ja bei Gelegenheit mal seine Regierungserklärung abgeben. Also erklären, warum er überhaupt regiert. Das weiß keiner so genau. Aber oder, das sollte heute gar nicht das Thema sein. Oder du kannst erklären, ob er überhaupt regiert. Also quasi so eine Regierungserklärung abgeben. Ja, apropos deutsche Schwarzseher. Deutsche Schwarzseher. Ja. Ich kann nur sagen, Servicewüste Deutschland lebt auch noch, ne? Ach du Scheiße. Mhm. Warst du etwa im deutschen Einzelhandel unterwegs? Ja, das auch. Da kann ich auch eine schöne Story dazu erzählen. Ich kann quasi 3 Service-Stories erzählen. Aber was magst du als erstes haben? Die Nummer 2. Die Nummer 2. Ich war in einem einschlägig netten Supermarkt. Ja. Also so ein sympathisches Kaufparadies. Ja. Quasi ein eigenes Land, wo man einkaufen kann. Ein Shoppingland quasi, ja. Ein Shoppingland. Und dort kommt man irgendwann am Ende des Weges an eine Kasse. Mhm. Und das haben die meisten Supermärkte so an sich. Genau. Und ich kann jetzt nichts über das Telefonat wiedergeben, um das es jetzt hier gleich ging, weil dafür war sie dann doch zu leise und die andere Seite auch zu leise. Aber tatsächlich ist es so, da telefonierte eine Dame. Ja, das passiert. Super. Im Kassenbereich. Mhm. Kurz genau vor der Kasse. Und sie hatte ihren Einkauf in ihrem Wagen. Mhm. Und der blieb dort auch. Mhm. Sie lief dann also in der Kassenschlange nach vorne. Mhm. Und vor ihr war ein Kunde, der hatte quasi sein Zeugs aufs Band gelegt und hatte ein Trennhölzchen aufgelegt. Dann blieb ganz lange Platz. So ungefähr, keine Ahnung, 1,50 Meter, 2 Meter. Wo sie quasi ihre Waren hätte platzieren können. Ja. Und dann kam ich. Ich stellte mich also hinter ihr an, merkte, okay, sie hat ungefähr so viel Waren, die auf 2 Meter passen könnten. Gut, fange ich mal an, so ab 2,10 Meter meine Waren drauf zu legen. Hab dann also meine Waren aufs Band gelegt. Und die fuhren dann, als dann der Kunde vor ihr fertig war, nahm die Kassiererin das Trennhölzchen weg und stellte es auf den Brennhölzchen-Führungsweg. Ja. Und was passiert in diesem Augenblick? Im Zweifelsfall ist das Band zu laufen angefangen und hat deine Einkäufe nach vorne gespült. Genau. Und das Band läuft und läuft und läuft und läuft. Die Dame die dann dran war, hatte das Problem, dass meine Waren am Ende des Bands ankamen. Sie allerdings noch immer keine Waren aufgelegt hatte. Sie, in der Zwischenzeit hatte sie sie ja aufgelegt am Telefon. Aber also sie hat die Waren aufs Telefon gelegt, habe ich das jetzt richtig verstanden? Nein, sie hatte so einen Pfund Bananen auf ihrem Smartphone liegen. Das auch. Also sie hatte quasi eine Banane als Telefon benutzt, eine lange Zeit. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, Banana Phone. Ja, also wie gesagt, das hat sie auch, also in deinen Träumen hat sie sicherlich auch die Banane genommen und dann reingesprochen. Aber tatsächlich, also sie hatte aufgelegt, ist dann in die Kassenschlange rein und stand dann dort. Ohne zu telefonieren. Aber sie hat, wie gesagt, noch lange telefoniert. Ja. Und die Kassiererin guckte mich an, ich guckte die Kassiererin an, wir guckten sie an, ich von hinten, die Kassiererin von vorne und alle guckten so ein bisschen und im Grunde sprachen alle Blicke Bände. Ja. Nur, es sorgte nicht dafür, dass die Dame handelte und ihre Waren aufs Kassenband legte. Ja. Sondern im Gegenteil, sie blieb wie angewurzelt stehen, als meine Waren vorne ankamen, blickte sie aufs Kassenband, merkte, dass meine Waren jetzt ganz vorne liegen, und dann blickte sie mich ganz böse an, im Sinne von, ey, der hat sich vorgedrängelt. Was nicht richtig ist, du hast sie einfach nur überholt mit deinen Einkäufen und das muss man an einer Supermarktkasse mal schaffen. Und dann stehst du aber da und denkst dir so, sag mal, wie geistig umnachtet und fern jeglicher Realitätswahrnehmung in diesem Augenblick. Also im Grunde war diese Person das wandelnde Krisenexperiment. Ja. Also man steht als Soziologe dahinter in dem Fall und staunt nur, weil die Dame hat tatsächlich nicht irgendwie gedacht, boah, okay. Ja. Was wird in dieser, also diese Erwartung, was wird in dieser Situation von mir als Kundin erwartet? Die Erwartung erfülle ich doch mal gerne, weil man erfüllt ja aus sozial erwünschten Reaktionen dann auch die Erwartung derer, die da reagieren. Nö, hat sie nicht. Hat sie nicht. Es war herrlich. Also wir im Grunde, dann guckte sie so an und meinte so, ach so, und dann stellte sie ihre Waren so vor meine. Zwischen Scan-Funktions-Plättchen und meinen Waren waren vielleicht noch, keine Ahnung, 20 Zentimeter oder sowas, oder vielleicht 15. Ja, also so, sie konnte da guckte die Kassiererin mich an und meinte, das ist ihrs, ne? Ich so, ja, das ist meins. Ab hier geht meins los. Perfekt. Dann guckte sie aufs Band, sah, da stehen so, keine Ahnung, 4, 5 Waren. Mehr passte da nicht hin. Und im Warenkorb selber lagen aber noch mindestens 10, 15 Artikel. So, dann fing die Dame an, die Artikel auf die Ablage nach der Kasse zu legen, sodass die Kassiererin sie scannen kann. Das war dann so irgendwie der Kompromiss. So funktionierte das zumindest mal. Ich habe daraufhin nur gemeint, wie geistig umnachtet kann man eigentlich sein. Die Kassiererin guckte mich an und grinste. Ja. Gut. Die Dame machte. Die Kundin? Die Kundin guckte mich einfach nur böse an, im Sinne von, ich hätte ja wohl gedrängelt. Also der Blick sprach Bände. Sie fing dann an, Waren auf die Ablage zu legen. Und dann aber auch Waren von der Ablage wieder zurückzunehmen. Daraufhin sagte die Kassiererin, ja, da halt, stopp, das hatte ich noch nicht. Ich so, naja, perfekte Situation, um zu betrügen. Der kleine Aushilfs-Jedi möchte bitte Öl ins Feuer gießen. Die Kassiererin guckte mich wieder an und meinte, ach, ich reg mich da schon gar nicht mehr drüber auf. In dem Moment haben wir quasi gebondet gegen die Dame. So, die Kassiererin wollte ja eigentlich ursprünglich schon vorschlagen, wissen Sie was, lassen Sie einfach den jungen Mann vor und legen Sie Ihre Waren kurz aufs Band. Jetzt, wo er quasi sowieso schon fertig ist mit Sachen aufs Band, bis Sie das aufs Band legen, bin ich mit ihm auch fertig. Na, das hat die Kundin aber irgendwie direkt so ganz schnell mit sie stellt Waren aufs Band, vermeiden wollen. Ich hab da nur so, naja. Auf alle Fälle, dann ging's lustig weiter. Die Kassiererin guckte mich an, meinte dann, wie gesagt, ja, ich reg mich da schon gar nicht mehr auf. Ich so, ja. Naja gut, bei mir ist es das erste Mal, dass es diesen Monat passiert. Daraufhin guckte sie mich an und merkte so, Moment, diesen Monat? Das passiert Ihnen öfter? Und diesen Monat das erste Mal? Ach ja. Du Scherzkeks. Ja. Ich hab dann nur noch gemeint, auf der anderen Seite, solche Menschen muss es geben, sonst hätte man ja nichts, worüber man im Podcast reden könne. Ja, mit anderen Worten, ich erlebe Dinge, um sie im Podcast zu erleben. Ist es nicht schön? Das wundert mich überhaupt nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass dein Leben nur dafür da ist, dass du Anekdötchen hast für den Podcast. Ja, ne? Also, aber was mich bei dieser Frau tatsächlich noch beschäftigt ist, hätte die auch, wenn sie es dabei gehabt hätte, ein Handtuch dann auf das Band gelegt in der Zeit, wo sie telefoniert, um dann ihre Einkäufe danach zu platzieren? Oh, ich entnehme dem Entschuldigung am Ende, dass sie möglicherweise nicht aus unserem Kulturkreis stammt. Weil sie Entschuldigung gesagt hat? Na, sie hat es mit so einem leichten Akzent gesagt. Aber ich muss dazu sagen, das ist mir scheißegal, wo jemand herkommt. Ich diskriminiere alle gleichmäßig, egal welcher Kulturkreis. Na, ich meine, sie kann ja auch, selbst wenn sie zugezogen ist, das mit den Handtüchern trotzdem gelernt haben. Ich meine, das ist ja so ein Exportschlager deutscher Kultur. Ja, aber das mit dem Kassenband hat sie auf jeden Fall noch nicht verstanden. Deswegen, mal abwarten. Naja, offenbar, dass man Plätze im Kassenband an der Kasse reservieren kann. Vielleicht hatte die auch Ostgeschichte und war einfach dran gewöhnt, dass das in der Kasse nicht so, in der Schlange von der Kasse nicht so schnell geht, weil man muss ein paar Stunden warten, bis die Bananen da sind. Na, aber wie gesagt, mit einer Ruhe vor allem. Also wirklich alle drumherum haben diese Situation wahrgenommen im Sinne von, irgendwann muss sie doch anfangen, die Waren aufs Band zu legen. Nur sie war so dieses, wie Waren aufs Band legen? Warum? Und einmal mehr zeigt sich, wie sinnvoll eigentlich Kopfhörer im Leben sind. Die schirmen einen nicht nur vor der unangenehmen Außenwelt ab, man kann auch telefonieren und gleichzeitig Waren aufs Band legen. Ja. Das kommt noch hinzu. Also ich meine, sie hat natürlich wieder dieses berüchtigte Handy unter Ding. Was man ihr lassen muss, sie trug eine Maske. So eine Scream-Maske? Nein, tatsächlich eine Atemwegs nicht Luftverpestmaske, also so eine Non-Medical. Oh Gott, wahrscheinlich hatte die am Ende auch noch Corona oder sowas. Das hoffe ich nicht, weil sie hatte am Ende tatsächlich beim Bezahlen und Co. mehr so halb im Gesicht hängen gehabt als wirklich über die Mund-Nase. Also eine Mund-Nase-Bedeckung, die so vielleicht Backe und halben Mund bedeckte zeitweise. Ah. Okay, also eine Halbgesichts, so eine Joker-Maske quasi. Ja. Ja, aber nur eine halbe. Ja. Ja, gut. Besser als gar nichts, ne? Ja, 50% Chance. Ja. Ja, aber wie gesagt, da war die Kassiererin zumindest mal fähig und nett und freundlich. Und ja. Möchtest du etwa andeuten, dass das nicht immer der Fall ist? Na, es gibt auch Menschen, die einfach nur im Service dumm sind. Ja. Ich habe mir vor einem Jahr, oje, als ich nach Halle zog. Ja. Du erinnerst dich. Ich erinnere mich, Düster, das war ein trauriger Tag. Ja, ich zog nach Halle und hatte mir dort einen Schreibtisch hinbestellt. Ja. Und beim Zusammenschrauben des Schreibtisches, alles tutti, alles fein, alles supi. Beim Wiederauseinanderbauen des Schreibtisches war vermutlich auch alles noch relativ gut in Ordnung. Nur beim zweiten Wiederzusammenschrauben griffen einige Schrauben nicht so ganz ins Holz, wie sie sollten. Es machte Krack und einige Schrauben sind etwas loser. Das sorgt dafür, dass die beiden Monitore, auf die ich blicke, die an der Monitorhalterung sind, dem Schreibtisch ganz leicht Schlagseite geben, nach hinten. Er steht noch stabil, aber er hat leicht Schlagseite. Okay. Um diese Schlagseite zu beheben. Halt, warte, lass mich raten. Du hast Schnaps auf den Schreibtisch gegossen, damit er in die andere Richtung Schlagseite kriegt. Ich hab auch versucht, mit ihm einen trinken zu gehen, genau. Und habe ihn dann in eine Sprechkabine gestellt und das, was dabei rauskam, war natürlich auch besser als das, was wir als Pottwichtelbeitrag hatten. Hat es denn aber auch funktioniert, dass der Schreibtisch wieder gerade steht? Nein. Das ist bedauerlich. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Podcaster damals Schreibtische waren. Meinst du, die leben noch? Ja, die gibt's ja noch. Wir haben doch letztens geklärt, dass es den... dass es den Podcast noch gibt, aber wir wissen ja nicht, ob die Podcaster von damals noch leben. Ja, ja, natürlich, die Menschen gibt es noch. Vielleicht ist das ja alles KI-generiert mittlerweile, man weiß es ja nicht. Oder Bruce Boxleitner macht es persönlich. Auf alle Fälle, er hat Deutsch gelernt, endlich. Der heißt doch Boxleitner. Boxleitner, klingt wie so ein Österreicher, der irgendwie aus dem Weltall auf die Erde springt. Eben, wollte gerade sagen. Typisch österreichischer Nachname, Boxleitner. Und Bruce ist auch ein typisch österreichischer Vorname. Ja, ja, nee, aber klingt ja wirklich wie so ein Typ, der von einer Weltraumstation irgendwie, was ist einfach nur um nicht aus der Stratosphäre, sondern aus der Galaktosphäre. Aus der Boxosphäre. Boxosphäre. Wer auch immer, genau, whatever. Ja. Passiert. Er folgt dann auch keinen Leitlinien, sondern Leitnerlinien. Ja. Ja, so ist es. Aber das Erstaunliche an dieser Referenz ist ja, dass ihm eigentlich hätten Flügel wachsen müssen und der gar nicht irgendwie auf dem Boden aufschlagen, sondern einmal um die halbe Weltkugel hätte kreisen müssen. Habt es nicht so ganz verstanden, warum das ein Marketing-Gag sein sollte? Na, er hat vergessen, die Dose unterwegs aufzumachen. Wahrscheinlich. Und das Zisch. Oder er hat sie aufgemacht und sie ist unterwegs ausgelaufen. Kann natürlich auch sein. Ja, aber das ist alles direkt verdunstet, weil irgendwie niedriger Luftdruck. Naja, also, aber da müssten wir mal einen Investigativ-Podcast zu machen vielleicht. Ja. Mal mit so einer Dose Energy-Drink in die Stratosphäre hoch oder sowas und nach dem Herrn Boxleitner suchen. Wir können ja die fünfte Staffel Die Elite, das Investigazin. Oje. Wir müssen ja noch anfangen zu recherchieren. Wo kommen wir denn da hin? Ja, machen wir genauso wie beim Magazin damals. Ja, aber da waren wir ja nur ein Magazin. Also ich meine, da müssen wir ja nicht recherchieren, sondern die Bunte ist ja beispielsweise auch ein Magazin. Ja, aber die recherchieren gelegentlich tatsächlich. Ja, aber nur gelegentlich, ausnahmsweise. Das sind aber mehr so Versehen. Okay, aber kehren wir mal zu der Schreibtischproblematik zurück. Ja. Der Schreibtisch besteht aus drei Platten. Okay. Einer linken und einer rechten Platte, die deckungsgleich zueinander sind. Mhm. Und einer sechseckigen, einer sechseckigen Zentralplatte, die so ein bisschen ähnlich eines Trapezes ist mit so einem, mit einem Extrateil. Das Problem ist, sind nicht die beiden linken und rechten Seitenflügel quasi, sondern nur das zentrale Plattenelement. Okay. Gut. Also, diese Platte müsste man ja eigentlich nur austauschen. Man müsste ja eigentlich nur diese Platte abmessen, in Auftrag geben und dann müsste es hier halt genau tupfengleich kommen. Dann wäre ja alles gut, richtig? Rein theoretisch ja. Genau. Idealer wäre natürlich, wenn der Hersteller diese Platte einfach nochmal auf Lager hätte und sie zu einem schmalen Taler verkaufen würde. Mhm. Jetzt handelt dieser Hersteller tatsächlich mit Schreibtischen und es dürfte ja eigentlich nicht schwer sein, Platten zu sägen und oder den Auftrag zu geben, dass diese Platte gesägt wird. Ich sag mal so, es könnte problematisch sein. Jetzt könnte man aber annehmen, dieser Händler verkauft Schreibtische ja und hat sowas noch auf Lager. Hat er nicht mehr. Er hat dieses Produkt aus dem Sortiment genommen. Ja. Okay. Also habe ich ihn einfach freundlich mal angeschrieben und gesagt, hallo, lieber Hersteller, ich habe ein kleines Dilemma mit deinem Produkt, denn dieses zentrale Element, ich habe ein Foto mitgeschickt, dieses zentrale Element des Schreibtisches hat beim Auseinanderbauen und wieder Zusammenbauen so nicht so ganz der Funktionalität Genüge getan, wie er sollte. Mhm. Und deswegen wäre es doch durchaus schön, dafür eine Lösung zu finden, dass das dann doch der Fall wäre. In dem Fall habe ich gesehen, das Produkt gibt es nicht mehr in eurem Sortiment. Mhm. Wie schaut's aus? Finden wir da irgendwie eine Lösung? Habt ihr das irgendwie doch noch Restposten auf Lager oder? Ja. Wie gesagt, ein Foto des Produktes war beigelegt, der Mail. Ja. Ich überlege gerade, wie du Dinge an bei E-Mails beilegst, aber ist in Ordnung. Kannst du auch E-Mails mit Schokotafeln verschicken? Als Anhang? Ja, nee, dann hängst du ja was an, dann legst du nichts bei. Du kannst Fotos auch in eine Mail hineinlegen. Nein. Doch, natürlich. Das ist barbarisch. Geht auch. Aber Fakt ist auf jeden Fall, also sie hatten auf alle Fälle eine Mail und ein Foto. Ja. So. Daraufhin schrieb mir der Service-Mitarbeiter, der das Ticket empfangen hat, zurück. Das müssen wir jetzt dramatische Musik einspielen? Nee. Du könntest jetzt mal raten, was er mir gesagt hat. Hallo, was ist kaputt? Nee, ich hatte ja schon vermeldet, dass die Stabilität der Platte nicht ganz gegeben ist. Und meine Frage bezog sich wirklich nur darauf, hallo, habt ihr dieses Produkt möglicherweise zwar nicht mehr im Sortiment, aber irgendwo noch als Restposten oder findet sich irgendwie eine Lösung dafür? Also ich würde ja einfach mal pauschal Nein schreiben. Genau. Da also, dann die Geschichte aber vorbei wäre wahrscheinlich, hat er nicht Nein geschrieben. Genau. Der Witz ist jetzt also, er sagt nicht Nein, sondern er sagt, können Sie uns ein Video davon schicken, damit wir das Problem besser verstehen können? Mhm. Jetzt stell dir vor, du gehst mit Nazis abends einsaufen. Mhm. Und der Wirt hinterm Tresen sagt, hallo, wir haben kein Bier für Nazis. Ja. Und jetzt stell dir vor, der Nazi würde hingehen und sagen, können Sie uns ein Video von dem Problem? Du verstehst? Nee, ich will jetzt nicht sagen, das Unternehmen ist ein Nazi-Unternehmen. Das habe ich nie gesagt. Ich wollte nur darauf raus, dass wenn ein Wirt sagt, kein Bier für Nazis, wie soll der Wirt dann... Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe also ein Video gedreht davon. Ich habe also, ja, ist ein doch Video, schön. Ich habe also ein Video gedreht und habe mir überlegt, wie kriege ich das eigentlich an die Leute ran? Weil ein Video ist jetzt doch ein bisschen größer als so ein Foto. Ja. Also habe ich tatsächlich ein Video gedreht, das dann hochgeladen auf YouTube. Ja. Auf das ich den Link von dem Video den Menschen mitgeben kann und die sich das Video anschauen können. Ja. Auch wenn ich noch nicht verstanden habe, wie ein Video bei der Frage, hallo, habt ihr das Produkt noch oder könnt ihr es irgendwie nochmal besorgen? Ja. Helfen soll. Aber gut, ich habe ein Video geschickt. Ja. Und dann antwortete Kelly. Kelly er oder Kelly sie? Oder meinte Kelly? Ist mir egal, ob Kelly mehr er oder Kelly sie. Sie hatte keine Pronomen mitgeschickt, die Person. Ne, das ist schon wieder schlecht. Also, Kelly schrieb, hallo, ja, tut uns leid, das Produkt haben wir nicht mehr auf Lager. Ja. Cool. Okay, danke, Kelly. Warum? Warum genau soll ich eigentlich ein Video von einem Produkt aufnehmen, mir die ganze Mühe machen, das Video zu produzieren, hochzuladen und euch zu überlassen, wenn ich dann die Antwort bekomme, die ich eigentlich bei der ersten Frage schon hätte bekommen können, nämlich, nein, haben wir nicht, kriegen wir auch nicht mehr rein, verpiss dich. Du hast doch nicht ernsthaft angefangen, mit schlecht bezahlten Service-Mitarbeitern in einer Ticketing-Farm zu diskutieren, oder? Ich habe dann nur die freundliche Frage gestellt, okay, und wofür genau musste ich jetzt ein Video drehen, um die Antwort zu bekommen, die ich wahrscheinlich genauso beim ersten Mal auch schon hätte bekommen können? Oh Gott. Daraufhin hat sie sich freundlich entschuldigt und gesagt, wenn ich hier noch weitere Anliegen habe, wo ich mir nur gedacht habe, cool, da arbeiten in der Zwischenzeit entweder Arschlöcher, die nichts Besseres zu tun haben, als die Kunden zu beschäftigen, oder die setzen da schon KI ein. Nee. Also wenn, dann würden sie KD einsetzen. KD? Ja, künstliche Dummheit. Weil sonst hätte man dir ja weitergeholfen. eine künstliche Intelligenz hätte ja gesagt, tut mir leid, wir haben dieses Produkt leider nicht mehr im Sortiment, aber hier hast du einen 20% Rabattgutschein, bestell dir doch einen neuen Schreibtisch. Ja, mit dem Haken. Die haben keinen Schreibtisch mehr in dieser Form quasi. Ja, dann kann man ja einen anderen Schreibtisch da hinstellen. Nee, können sie halt nicht. Genau, das ist das Problem. Der Schreibtisch ist ja, du kennst, stimmt, du warst ja nie bei mir in Halle und du warst auch noch nicht in Leipzig. Das ist richtig. Ich habe eine grobe Vorstellung davon, wie der Schreibtisch sein könnte. Genau, also es ist ein Eckschreibtisch, der quasi perfekt spiegelgleich ist. Also links und rechts die gleiche Größe und hinten quasi ein Dreieck ausgeschnitten ist. Ich kann dir das mal aufmalen. Moment. Willkommen zu dem Montagsmaler-Podcast. Also wenn du mich fragst, es könnte ein Lebkuchenhaus sein, was du da malst. Oder ein Walfisch. Ah, das ist quasi nierenförmig. Du könntest dir auch einen Nierentisch aus den 50ern kaufen und den als Schreibtisch benutzen. Nein. Ja, wie gesagt, für mich die Frage war bei dieser ganzen Serviceanfrage eigentlich nur, ey, habt ihr eine Lösung? Habt ihr irgendwas in der Richtung noch? Haben sie nicht. Die haben jetzt tatsächlich nur noch so einen Schreibtisch, der quasi ein ganz normaler Schreibtisch ist. Und dann nochmal eine kleine Ausbuchtung links oder rechts hat, wo du quasi, keine Ahnung, den Schriftverkehr oder dann doch noch die Schreibmaschine, wenn du dann doch noch irgendwie Faxgerät in deinem Ohrensessel am Schreibtisch sitzen möchtest. Ich sitze nicht in meinem Ohrensessel am Schreibtisch, der Ohrensessel steht separat. Na, ich sag ja, wenn man mit seinem Ohrensessel am Schreibtisch sitzen möchte, dann und an einer Schreibmaschine. Und vielleicht ist da auch noch Platz für einen Cognac oder sowas. Der Ohrensessel hat so ein, weißt du, wie für die Badewanne? So, ja. Nee, so wie für Frühstück am Bett. Das ist, glaube ich, der bessere Vergleich. So ein Bänkchen habe ich auch für meinen Ohrensessel. Da kommt meine Schreibmaschine drauf. So ein Beistelltischchen am Schreibtisch bräuchte ich eigentlich nur für mein Faxgerät, wenn ich mal wieder mit einem deutschen Amt kommunizieren möchte. Okay. Ja, Faxgerät. Ja, vielleicht hättest du im Kundenservice mal was faxen sollen. So ein Link zu einem YouTube-Video faxen. Ja. Magst du noch mehr Service-Wüste Deutschland hören? Ich bin tatsächlich sehr unterhalten, also wenn du schon mal dabei bist. Ich habe tatsächlich auch die Prime Days genutzt. Oder den, ja. Nee, die Black Friday Week hieß das jetzt, glaube ich, offiziell bei dem kleinen Kistenschieber mit dem kleinen A. Weiß ich nicht, du weißt doch, dass ich das den kleinen Kistenschieber mit dem kleinen A seit Jahren boykottiere. Ja, auf alle Fälle habe ich mir dort einen Bluetooth-USB-Stick bestellt. Und jetzt sind diese Bluetooth-USB-Sticks ja relativ klein im Volumen. Was ist ein Bluetooth-USB-Stick? Ein USB-Stick, der einen Rechner in die Fähigkeit versetzt, Bluetooth-Geräte zu verknüpfen. Ah, ein Bluetooth-Dongle, danke. Ja, ein Bluetooth-Dongle. Wenn du es Dongle nennen möchtest. Ja, es ist ein Dongle. Ja, ich war kurz irritiert. Hat er sich jetzt einen USB-Stick gekauft, den man auch per Bluetooth mit seinem Gerät verbinden kann und so auf die Daten zugreift? Das war mir aber irgendwie suspekt. Dann habe ich mich gefragt, warum braucht man denn einen USB-Stick? Ich war sehr verwirrt. Nee, USB-Dongles sage ich halt nicht, weil irgendwo kommt dann irgendwo Plinsch um die Ecke und klaut die. Ja, ist okay. Ja. Also es war ein hübscher, okay, du hast ja einen Bluetooth-Dongle gekauft. Genau, ich habe mir einen Bluetooth-Dongle gekauft bestellt. Ja. Und Amazon hat auch verkündet, hallo, gesichertes Datum, garantiertes Lieferdatum. Ja. Und an dem Tag hieß es dann, ja, bis 22 Uhr kann es kommen. Daran merkt man dann übrigens, dass mal wieder Black oder Orange oder sonst wie Week ist, wenn der Lieferdienst auch nach 20 Uhr noch kommt. Nee, stimmt nicht. Wir haben hier ja ganz viele Amazon-Fahrer in der Zwischenzeit, die kommen tatsächlich zwischen 20 und 22 Uhr relativ häufig. Okay. Ja, aber in dem Fall. Beweisstück C, warum es ein dreckiger Ausbeuterbetrieb ist. Ja, es könnte übrigens jederzeit klingeln und ich müsste an die Tür. Aber das Produkt wurde versendet mit DE Post. Ja, logisch. Weil es halt klein, praktisch und, ne, ist. Ja. So, die DE Post liefert definitiv nicht bis 22 Uhr. Die kommen nämlich morgens, schmeißen einmal ihren Scheiß rein und dann gehen die wieder. Mhm. Am Dienstag, am Samstagmorgen, als das Ding da sein sollte, war da aber nichts. Mhm. Auch Amazon hat das bemerkt und hat geschrieben, ah ja, ist verspätet, kommen möglicherweise am Montag. Mhm. Von garantierter Liefertag schon mal gar nicht. Ne? Also du kannst eigentlich davon ausgehen, dass wenn da steht garantierter Liefertermin und da drunter steht versendet mit DE Post, dann kannst du es knicken. Das war's. Yes. Die Deutsche Post, also es ist ja tatsächlich so, es gibt ja in der Zwischenzeit immer weniger Briefe. Ja, das ist richtig. Hinzu kommt, dass die meisten Ortschaften in der Zwischenzeit mindestens einen zweiten Briefdienst haben. Ja. Also von irgendwelchen Zeitungen, Verlagen, Verlagshäusern oder sonst irgendwas angebotene Briefdienstleistungen. Ja, ja, ich weiß, so Biberpost und solche Spielereien. Genau. Dementsprechend, wie kommst du jetzt auf Biberpost? Da gibt's doch einen Anbieter, der heißt so, oder? Ja, ja, aber wie kommst du bei all den schönen Briefdiensten gerade auf Biber? Ich habe mir das abgespeichert, weil ich das so niedlich fand. Ich habe mir dann immer vorgestellt, dass der Obi-Biber mittlerweile so verzweifelt ist, weil die den nur als Praktikanten angestellt haben, dass der jetzt irgendwie auch einen Zweitjob machen muss. Der verkauft dann auch noch Tickets als Biber-Ticket. Ach, macht er das auch noch? Ja, du weißt, was Biber ist? Nee, wie gesagt, ich habe mir das nur abgespeichert, dass der arme Biber offenbar prekär beschäftigt ist und einen Zweitjob braucht. Ich weiß noch nicht mal, wo Biber tätig ist. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wahrscheinlich in Biberach oder sowas. Nein, Biber sitzt in Magdeburg. Ah, sind die bei euch oben? Mehr muss ich dazu jetzt aber nicht sagen. sonst könnte es, ja. Das erklärt auch, warum der mehrfach prekär beschäftigt ist. Der kann froh sein, dass der die Probezeit überlebt hat, der arme Biber. Ja, auf alle Fälle. Deutsche Post. Es gibt kaum noch Briefe. Ja. Alles, was größer ist als ein Wasserglas wahrscheinlich, wird sowieso per Paket verschickt. Mhm. Dementsprechend, ich glaube, die kommen nur noch einmal in der Woche irgendwie, um irgendwie Briefe einzuwerfen. Das heißt, wenn du mit DE Post versendest, kannst du wahrscheinlich gar nicht garantierte Liefertermine. Also, ich wüsste jetzt nicht, warum so ein Postbote mehr als einmal die Woche bald aufkreuzen sollte. Also, meiner kommt täglich, er bringt mir nur nie was. Das ist immer sehr traurig. Also, ich weiß gar nicht, ob wir noch überhaupt welche haben. Ja doch, also ich kann bestätigen, den gibt's noch. Wie gesagt, ich kann es nicht bestätigen, weil Dinge, die samstags da sein sollten, sind bis heute nicht da und wir haben es Dienstag. Man muss dazu sagen, Dinge, die montags bestellt wurden, sind dienstags da. Ja. Aber es war ja auch ein Paket. Ja. Und kein Brief quasi. Ja, vielleicht solltest du beim nächsten Mal was Größeres bestellen. Genau, also am Ende, keine Ahnung, noch die Gesamtausgabe David Precht. Ja, das kriegt man auch in den Briefumschlag. Also zumindest vom geistigen Gehalt her. Ist auf Luftpostpapier gedruckt wahrscheinlich. Ja, aber du siehst, Service Deutschland. Naja, also da kann ich mich tatsächlich nicht drüber beschweren. Ich habe ja auch Sachen bestellt. Jetzt nicht im Rahmen der Black Week, aber trotzdem so. Und sie sind halt auch alle gekommen, aber alle nicht vollständig. Das war... Ich habe an vier unterschiedlichen Stellen Bücher bestellt. Und die örtliche Buchhandlung hat es nicht geschafft, mich zu benachrichtigen, dass meine Sendungen da sind. Ein Verlag hat es nicht geschafft, alles vorrätig zu haben, was sie eigentlich da haben sollten, um es mir zu schicken. Der andere Verlag hat was nicht vorrätig gehabt, was ich sogar bestellen konnte. Da waren da nur zwei Bücher drin statt drei. Und ein großes Buchhandelsversandunternehmen, das nach einer Muse benannt ist, hat es geschafft, mir einfach das falsche Buch zuzuschicken. Cool, Teil 2. Nee, was komplett anderes. Ach so, okay. Es war, ich hatte einen Comic bestellt, den besagten Comic, den es beim Verlag nicht mehr lieferbar gab, den gab es da noch, angeblich. Ich bestellte ihn also und kam nach Hause und dann stand ein Paket bei mir vor der Tür, weil das wurde auch mit der Deutschen Post versendet, das war eine Büchersendung logischerweise. Und dachte mir, oh, das sieht nicht richtig aus, dieses Format ist falsch. Machte es auf und stellte fest, oh, es war ein, ich glaube, ein Stundenbuch, also irgend sowas katholisches, besinnliches. Ruf ich bei diesem großen Buchhandelsversandunternehmen, das nach einer Muse benannt ist, halt an. Sagt mir der freundliche Service-Mitarbeiter, ja, also das tut ihm leid, also hier, Sie können so und so retournieren Sie das. Und ich kann das jetzt nochmal für Sie bestellen. Und das geht jetzt leider nur auf Rechnung. Dachte ich mir, ja, okay, ist in Ordnung, wie altmodisch, da muss ich ja Sachen überweisen, wo kommen wir denn da hin? Aber dachte ich mir, ja komm, weil es war, als ich es bestellt hatte, war Bestand gering. Gut, aber dachte ich mir, ja gut, er sagt, er kann das nochmal für mich bestellen, gehe ich davon aus, dass er sagt nicht, das dauert jetzt 2 Wochen, dass sie das noch auf Lager haben. Ja. Turns out, kommt irgendwie demnächst irgendwann, sie geben mal 2 Wochen an, Sie fragen mal beim Verlag an, ne? Sie fragen mal beim Verlag an, genau. Der es nicht mehr liefern kann. Mal sehen, ob sie es nachdrucken. Also ich gehe davon aus, weil die Reihe läuft eigentlich nicht aus. Die anderen Bände sind auch alle noch verfügbar. Ich nehme an, die werden einen Nachdruck machen. Aber ja, es war... Ich fühle das also. Ich fühle deinen Bluetooth-Dongle. Ja, ich hab gerade in meinem Kopf so, da standen irgendwie, also in meinem Kopf standen gerade bei dir vor der Tür irgendwie Marcel Reich-Ranicki und Konsorten. Weil es war ja eine Büchersendung. Ja. Vor meiner Tür stand eine Büchersendung. Und da steht, Überraschung, ich bin wieder da. Das war jemand anders, der wieder da ist. Und zwar ja, aber er auch. Der würde diesen, ich nehme diese Sendung nicht an. Hätte er das mal getan, dann hätte ich es mir gespart, noch zur Packstation zu laufen. Ja. Also, wie gesagt, ich habe da so vor deiner Tür Elke Heidenreich, Marcel Reich-Ranicki, Karasek und als, keine Ahnung, als Büchergast, wie könnte man da nehmen? Ja, genau, Marcel Reich-Ranickis Bruder oder sowas. Hat Marcel Reich-Ranickis Bruder nicht irgendwelche dummen Sachen mal in der Schulzeit gemacht? Der hatte wahrscheinlich Nazi-Pamphlete oder so. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich nicht, dass er das gemacht hat. Aber irgendwie so kommunistische Manifeste oder so. Ja, man weiß es nicht. Ich bin ja zumindest froh, dass du mir nicht angedroht hast, dass so die üblichen Verdächtigen, die man noch so mit deutscher Literatur in Verbindung bringt, dann doch noch so vor meiner Tür stehen, so, keine Ahnung, so Thea Dorn oder Richard David Precht oder sowas. Was hast du eigentlich gegen Thea Dorn, dass du sie in Zusammenhang mit Richard David Precht bringst? Nichts Wirkungsvolles, sonst würde ich es benutzen. Ich merke irgendwie immer noch diese Feindseligkeit gegen Thea Dorn. Ich verstehe sie. Thea Dorn hat auch so schwelgerische Schriftereien über den deutschen Wald, da weißt du schon, was da aus den Blättern so rausraunt. Was raunt da denn? Da raunt meine letzte Sauftour raus. Ah, okay. Ich glaube, ich muss mir deren Werk mal antun. Nee. Okay. Dann hab ich, glaube ich, tatsächlich viel von ihr verpasst. Nee. Nein, wenn das deine Einschätzung ist, habe ich viel von ihr verpasst. Gut, verpasst aber auch ihr jetzt nicht euren Zug oder euren Bus oder was weiß ich was, denn ich glaube, hier ist Endstation für uns für heute. Ja, also wenn ihr jetzt an der Supermarktkasse steht, guckt mal, ob ihr eure Waren schon aufs Band gelegt habt oder ob ihr jetzt noch schnell vielleicht was tun sollt. Und wenn da nur noch 20 Zentimeter Platz sind, also 20 Zentimeter sind etwa zweimal euer Penis, dann lasst mal vielleicht den hinter euch vor. Du musst noch kurz erklären, in der Länge, nicht in der Breite. Das überlasse ich jetzt jedem Elite-Wombat selber. Die kennen ihre Penisse besser als ich. Gut. Um das zu ändern, bitte Dickpics an zeilenende@dieelite.org. Danke. Verstopft uns nicht immer die Postfächer, Leute. Nicht das Datenformat muss groß sein. Das, was auf dem Bild drauf ist. Ja, aber ich würde gern so Ich würde gerne meinem Freund zu Weihnachten vielleicht so ein Album machen, die schönsten Schwänze der Elite. Freut er sich drüber. Ach je. Judy, falls auch ihr jetzt natürlich einen Nierentisch zu Hause habt, ja. Apropos. Verkaufsangebote an aushilfs.cd@dieelite. Apropos, jetzt natürlich tatsächlich, wenn wir schon die große Elite-Gemeinde an der Backe haben, was wären eure Lösungen? Habt ihr denn irgendwelche Empfehlungen, wie man diese Platte entweder A stabilisieren kann? Also keine Ahnung, das Holz nochmal ein bisschen sauberer verleihen? Ja, glaube ich nicht. Aber, oder habt ihr irgendwelche Plattenempfehlungen? Also nicht irgendwelche Schallplatten, Lachplatten oder Dachplatten, sondern tatsächlich, was soll man sich hier auf den Schreibtisch draufschrauben? Ich kann auch gern, wenn irgendwer die Empfehlung hat für einen guten Baumarkt oder irgendeinen guten Schreiner, ich kann da gerne Empfehlungen entgegennehmen. Ich kann auch gerne die Maße nachliefern. Die Maße hätte ich, also das ist alles gar kein Thema. 20 mal 4. Nein, das ist nicht das, was dieser Schreibtisch braucht. Jutti, macht's gut, gehabt euch wohl und lasst euch gut gehen. Und ja, sobald ich meinen Schreibtisch mit einer neuen Platte versehen habe, geht's auch wieder hoch hinaus. Denn es ist immer noch ein höhenverstellbarer Schreibtisch, dem ich jetzt einfach nur nicht zutraue, das richtig zu machen wegen des Gewichts und der Instabilität. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.